Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch wieder. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte unsere Nummer wählen, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, erster Anrufer, Dennis, 34. Guten Morgen, Dennis. Hallo, Domian. Hallo, Dennis. Grüß dich. Hallo. Ich habe das erste Mal jetzt angerufen und durch Zufall oder durch Glück, sage ich mal, durchgekommen. Mhm. Danke erstmal dafür. Ich fange mal ganz schnell an. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mich in eine Hure verliebt. In eine Hure verliebt? Genau. Bist du denn solo zurzeit? Ja, ich bin solo schon seit längerem. Ja. Es hat angefangen vor 3 Jahren. Da habe ich gedacht, okay, komm, jetzt brauche ich mal irgendwie eine Abwechslung in dem Sinne, wo ich Geld für bezahle und Sex kriege. Anfangs war es nur der Aspekt. Mhm. Ja, und mittlerweile ist es so, ich bin seit echt 1,5, 2 Jahren bin ich in diese Frau verliebt, ne? Und ich komme da nicht weg. Das heißt, du gehst dann auch immer zu dieser Frau, wenn du Sex bei einer Hure haben möchtest? Genau, also ich muss mal kurz dazu noch was sagen. Ich habe Geld dafür bezahlt, ja, das erste Jahr ungefähr habe ich immer wieder Geld bezahlt. Und nach diesem Jahr haben wir keinen Geldtausch mehr gehabt. Ich war einfach nur da, abends mal bis morgens dann so, also ganz normal, als wie das so eine Freundin gewesen ist von mir, ne? Wo arbeitet sie, in einem Bordell? Nein, überhaupt nicht. Das ist rein privat. Achso, sie empfängt ihre Gäste bei sich zu Hause. Genau, genau. Habt ihr euch denn außerhalb dieser sexuellen Treffen, die stattgefunden haben, auch so privat mal getroffen? Also, um mal was ganz anderes zu machen, ins Kino zu gehen, essen zu gehen oder so? Ja, wir haben das so verbunden, ne? Ich habe so öfter mal eingeladen auf so ein Musical oder irgendwie so Kaya Jana und so ein Kram halt, ne? Tagsüber mal weg gewesen, so. Ja. Aber wie dann, so eine Freundin halt, ne? Genau, aber dann hört sich das ja schon so an, als hättet ihr eine Beziehung miteinander. Oder täusche ich mich da? Ja, ich weiß es leider selber nicht. Das Problem an der ganzen Sache ist, die hat eine Beziehung. Ach du je, das schon, auch noch. Ja, sie hat eine Beziehung, die auch schon länger ist, also mittlerweile schon 7 Jahre. Mhm. Und der Freund weiß, was sie macht, in was für einem Bereich sie arbeitet. Der hat sie auch dort, also in dem Bereich kennengelernt. Mhm. Und ich weiß, es gab Zeiten, wo sie auch wirklich sehr, sehr starke Gefühle zu mir hatte, das weiß ich. Hat sie das gesagt zu dir? Ja, sehr, sehr deutlich. Ja. Hast du es ihr deutlich auch gesagt, was für Gefühle du für sie hast? Ja, sehr oft und immer wieder und mit, ja, ich sag mal, im Moment auch noch. Ich weiß bei ihr, es ist nicht mehr so, das weiß ich. Moment, ich glaube, es ist nicht mehr so bei ihr. Ich glaube es. Also ich vermute es oder ich habe es so bewusst mitbekriegt, sage ich mal. Also wenn du sagst, ich habe es ihr immer wieder gesagt und ganz klar gesagt, so in der letzten Zeit, wenn du es ihr gesagt hast, wie war denn ihre Reaktion darauf? Ja, also nicht unbedingt sozusagen cool oder irgendwie, ja, ich auch oder irgendwie, wir passen zueinander und das Problem ist einfach nur, dass... Aber sie muss doch was gesagt haben. Was hat sie gesagt? Ja, direkt gesagt nicht, dass sie mich nicht mehr liebt, das nicht. Ne? Aber sie mag mich sehr gern. Ja, sie mag dich gern, aber sie hat auch nicht gesagt, ich liebe dich auch und ich find's toll und ich freue mich darüber. All das hat sie nicht gesagt. Nee, also die letzten, ich sag mal, das letzte Jahr nicht mehr. Davor schon, wo ich damals gewusst oder gedacht habe oder erahnt habe, sie liebt mich auch, da kam das sehr oft. Ja, ne? Ich liebe dich auch. Aber nach wie vor zahlst du nichts, wenn du zu ihr gehst. Nein, ich zahle nicht. Ich könnte da hinfahren jetzt. Wir haben momentan ein bisschen Stress miteinander. Also ich könnte da hinfahren. Ich würde da jetzt ganz normal auf den Abend da hinfahren, Abendessen, schön Fernsehen gucken und hättest du eigentlich ein Problem damit, dass sie Hure ist, als Prostituierte arbeitet, wenn du mit ihr zusammen wärst? Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Ich weiß, wie sie ihren Job macht. Sie macht den Job nicht so, wie es eine Prostituierte in meinen Augen machen sollte. Also, ich fasse mal kurz. Sie gibt zu viel Gefühl raus. Sie gibt zu viel Information von sich selber raus, was ich ihr auch sehr oft gesagt habe. Sie macht sehr oft ungeschützten Verkehr, habe ich mittlerweile auch mitbekommen. Ich habe geschnüffelt. Wie, du hast geschnüffelt? Wie hast du das denn rausgekriegt? Ich durfte mal ihr Handy reparieren und da habe ich, ganz ehrlich gesagt, ich habe da reingeguckt. Ob das mein Fehler gewesen ist, ich weiß es nicht. Weiß nicht. Das macht man natürlich nicht, aber wenn sie ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, hast du denn, was für ein Gefühl hast du denn dann mit ihr zu schlafen? Oder hast du immer einen Gummi dabei? Nee, also ich bin ganz ehrlich, also es ist... Also du hast auch keinen Gummi. Du hast keinen Gummi, nee, du gehst davon aus, dass sie mit irgendwelchen Kunden auch ungeschützten Geschlechtsverkehr hat. Ja. Und sie hat wahrscheinlich dann auch noch ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihrem Freund. Na super, ja, na super. Genau. Dann ist es eine Frage der Zeit, dass du dir irgendwas holst. Und genau, ich hab, wie gesagt, wo ich das erahnt habe, habe ich immer wieder meinen Arzt besucht und meine Tests machen lassen, wo ich gedacht habe, okay, ich will da ja irgendwie weg. Das Problem ist, ich komme irgendwie nicht weg, weißt du? So, Dennis, jetzt mal erstmal das Grundsätzliche, von wegen verliebt in. Ich glaube, das Problem löst sich von ganz alleine, weil sie offensichtlich nicht in dich verliebt ist mehr. Wenn sie es überhaupt schon mal war. Das heißt, da muss man gar nicht weiter, wenn du schon von dir aus sagst, im letzten Jahr ist das sehr zurückgegangen und sie antwortet nur noch verschwommen oder ausweichend auf dich. Dann kannst du dir das eigentlich schon abschminken. So, das ist ja mir schon. Das ist die andere Frage. Ich finde, nur allein aufgrund der Tatsache, dass da ungeschützter Geschlechtsverkehr stattfindet, musst du weg von der Frau. Du spielst mit deiner Gesundheit und vielleicht sogar mit deinem Leben. Ja, weißt du, ich hab dieses Wesen so kennengelernt. Ich kenne ihre Mutter, ich kenne ihren Sohn, ich kenne die Familie. Okay, das sind alles Sentimentalitäten, die kann ich gut verstehen. Ich will es gar nicht runterreden. Aber dann musst du sie nochmal ganz klar fragen. Kannst du dir mit mir eine Zukunft vorstellen? Möchtest du mit mir zusammen sein? Frag sie das ganz klar. Und wenn da nicht wie aus der Pistole geschossen ein Ja herauskommt, dann war es das. Dann ja, war es das und dann gehst so, du auf. Mein Kopf, was das nicht so aufnimmt, ne? Dann musst du es dir einhämmern. Es ist immer schwer zu verstehen, wenn man nicht geliebt wird, wenn man selbst liebt. Das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt in Liebesgeschichten. Und da musst du einen Rückzieher machen. Nur so wirst du auf Distanz zu der Frau kommen. Ich hab sehr oft, wirklich ganz oft, also in diesem letzten Jahr oft, auch gesagt, okay, weißt du was, lass uns einfach diese Freundschaft, was wir als Freundschaft sehen, einfach beenden und jeder geht so seinen Weg, habe ich oft gesagt. Diese Dame ist einfach, die hat eine Art, weißt du, wenn du vor ihr sitzt, wenn du mit ihr redest, da kannst du heulen, ganz ehrlich, ganz, ganz schlimme Lebenssituation eigentlich so alltäglich, was da an Kohle kommen muss und was an Ausgaben ist und, ne? Und, verstehe ich ist, nicht. Die... Ja. Ach, auf die Mitleidstour also, oder was? Was heißt Mitleidstour? Also ich habe ja nie bezahlt in diesen letzten 2 Jahren. Was hat sie denn gesagt, als du gesagt hast, lass uns diese Freundschaft beenden? Die hat nicht gesagt, die Aussage war immer wieder, ja, ich würde auf diese gute Freundschaft nicht verzichten möchten. Ich würde ganz gerne einfach nur eine ganz normale Freundschaft führen. Sagt sie. So, Dennis, also das ist aber jetzt noch klarer, geht's doch gar nicht mehr, Mensch. Die will dich nicht als Geliebten. Und ich glaube, dass du, da du mehr willst, einfach diese Freundschaftsebene nicht aushältst. Also geh ganz weg. Das ist immer so. Das schaffe ich nicht. Ja, dann streng dich an, Mensch. Was heißt, ich schaffe es nicht? Dann schaffe es nicht und leide. Das ist die Alternative. Guck mal, das ist ja auch der Grund, wo ich jetzt bei dir anrufe. Ich habe echt keinen Menschen um mich herum, wo ich offen mit so einem Thema sprechen kann. Dennis, ne? Deswegen sage ich dir auch ganz klar meine Haltung, wenn das auch harte Worte sind. Mhm. Nee, ist ja auch vernünftig. Ich brauche das im Moment. Ich glaube, für dich ist es das Beste, ganz von dieser Frau wegzugehen. Aufgrund der vielen Sachen, die wir gerade besprochen haben. Dass das auch für dich, so freundschaftlich. Auch freundschaftlich. Klarer Schnitt, ganz eindeutig. Das ist schwer für dich, aber da musst du durch. Nein, ich akzeptiere das. Ich glaube, ich bin mittlerweile seit 10, 15 Tagen auch in diesem Status, wo ich sage, ich brauche das nicht. Ich habe nur Angst, weil sie leidet unter Borderline. Mhm. Ich habe mich mit dieser Krankheit auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe mir so ein Buch gekauft, ich habe das gelesen, was in so einem Menschen eigentlich durchgeht und dass diese Menschen eigentlich auch krank sind und auch sehr oft. Oder worauf willst du hinaus? An Aufmerksamkeit auch suchen. Mhm. Meine Freundschaft zu ihr, menschlich gesehen, du vergiss mal den ganzen Sex und das ganze Geld und was weiß ich, was da durchgeflossen ist. Die ist da ganz anders. Also könnte, ganz ehrlich, wenn ich sie heute irgendwo anders kennenlernen würde. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mhm. Ich sag zu dir, trenn dich radikal von der Frau. Und du erzählst mir irgendwas, was mit ihr los ist. Das hat jetzt keine Relevanz mehr für dich. Mhm. Nee, du hast recht. Relevanz für dich hat nur dein Gefühl. Wir beide unterhalten uns jetzt. Mhm. Und für dich und dein Leben und dein Gefühl ist es gut, Rückzieher zu machen. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen, Dennis. Tut mir leid. Wenn wir weiterreden, dann wiederhole ich mich. Nein, ist ja auch vernünftig. Deshalb habe ich ja auch angerufen. Klare Ansage. Du bist der Erste oder... Sag mal, da zuvor habe ich jetzt ein bisschen Informationen geben müssen, aber wo ich dann, ich habe keinen Menschen um mich herum, mit dem ich dieses Thema besprechen kann. Ne? Okay, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Ich wünsche dir von Herzen, dass du den Dreh kriegst. Ich glaube, das ist sehr wichtig für dich und auch sehr richtig für dich. Mhm. Von Herzen alles Gute, Dennis. Danke dir, Norman. Sehr gerne. Danke. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 Gisela ist hier. Gisela ist 69. Guten Morgen. Hallo? Guten Morgen, Domian. Ja, Gisela. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem. Und zwar geht's darum, einen Menschen wegzugeben. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht. Aber ich kann es nicht mehr leisten. Über wen reden wir? Über meinen Mann, der ist schwer demenzkrank. Der ist schwer demenzkrank und du pflegst ihn? Ja. Schon lange? Seit fast 4 Jahren. Ja. Wie stark ist die Demenz fortgeschritten? Also er erkennt mich fast schon nicht mehr. Mhm. Also er verwechselt mich auch. Jetzt schon findet sich so gar nicht zurecht. Ne? Was sind so die wichtigsten Sachen, die du mit ihm machen musst, wo du ihn betreuen musst? Fast alles. Also von Waschen, Toilette gehen, ich Essen, Füttern. Ich habe einen Pflegedienst morgens, der ihn duscht, weil ich schaff's nicht. Mhm. Er ist auch ziemlich kräftig. Das heißt, du musst den ganzen Tag rund um die Uhr eigentlich bei ihm sein? War ich die ganze Zeit, aber ich habe ihn jetzt in der Tagespflege. Aber trotzdem, wenn er zu Hause ist, ich kann keine 2 Minuten irgendetwas tun. Mhm. Ich habe keine Zeit mehr für mich. Also er ist immer neben mir, hinter mir. Was heißt Tagespflege? Wie lange ist er da weg? Von 9:30 bis um 3:30. Mhm. Wie empfindest du diese Zeit, wenn er nicht da ist? Also das letzte Jahr jetzt kann man sagen, als große Hilfe. Mhm. Wie ist das für ihn? Wie schätzt du es ein? Was geht in ihm vor, wenn er in diese Tagespflege gehen muss? Also zeitweise geht er gerne. Mhm. Und jetzt ist es aber auch schon so, dass er die Tagespflege mit zu Hause verwechselt. Mhm. Und jetzt fängt er auch schon an, mich zu verwechseln, ja. Spricht er noch? Ja. Aber nichts Klares mehr? Nein, man kann sich richtig nicht mehr mit ihm unterhalten. Wird er auch manchmal handgreiflich? Er schimpft halt. Er schimpft. Mhm. Ja. Was ist für dich das Schwierigste an dieser Betreuung, an dieser Pflege? Überhaupt, sag ich mal, meine Nerven halten das nicht mehr aus. Mhm. Überhaupt so, dass er da ist, weil ich mich nicht mehr mit ihm unterhalten kann, richtig und gar nichts. Ertappst du dich dabei, dass du auch schon mal ja, etwas aggressiv so in dir heimlich wirst? Das kann ich nicht so sagen. Aber man hat auch manchmal so Gedanken und sagt, ach, wär's doch gut im Heim oder so. So, und das ist ja auch der Grund deines Anrufes. Ja. Du überlegst, das zu machen, dass er in ein Pflegeheim kommt. Ja. Aber du hast Bedenken. Ja. Erklär mir die Bedenken mal. Also es kommt mir so vor, als wenn ich ihn abschieben würde. Aber ich kann das auch gesundheitlich nicht mehr leisten. Ich schlafe ja manchmal nur 2 Stunden in der Nacht. Wie ist denn das überhaupt in der Nacht? Schläft er denn durch? Nein. Nein. Manchmal, manchmal nicht. Wie geht das? Erklär das mal. Ja, sonst muss ich ihn auch aus dem Bett rausnehmen, weil sonst alles nass ist morgens und so. Also er macht auch unter sich schon? Ja, auch jetzt neuerdings, auch seit 2 Wochen auch am Tag. Das heißt, du musst ständig dann ihn sauber machen? Ja. Auch das große Geschäft auch? Ja, abputzen, ja, ja. Ja. Er steht auch vor der Toilette und weiß nicht, dass es Toilette ist. Ja. Und das passiert dann schon mal nachts auch und dann ist dein Schlaf natürlich dahin. Bitte? Ich sag, das passiert nachts dann auch schon mal und dann ist dein Schlaf dahin. Ja, vor allen Dingen bleibe ich immer wach bis zu der Zeit, wo ich ihn dann rausnehme, wenn er dann überhaupt aufsteht. Ne? Und er kann auch sehr schlecht laufen. Mensch, Gisela, also ich glaube, jeder Mensch hat Verständnis nach dem, was du jetzt erzählt hast, wenn du diesen Schritt unternimmst und für ihn eine gute Heimunterkunft suchst und ihn dort besuchst regelmäßig. Ich kann verstehen, dass man das für sich so denkt. Mensch, schiebe ich jetzt meinen Mann irgendwie ab oder meinen Verwandten, meinen Geliebten? Aber du hast, wenn du das jetzt sofort gemacht hättest, du beschäftigst dich ja schon 4 Jahre damit. Meinst du jetzt mit dem Weggeben? Nein. Nein, ich meine, du kümmerst dich ja jetzt schon 4 Jahre um ihn, ja. Ne? So hast du es gerade gesagt. Ja, genau. Das heißt, du hast ja jetzt schon viel gemacht und du bist jetzt an die Grenze deiner Belastbarkeit gestoßen. Ich finde das legitim. Ich finde das in Ordnung, wenn man dann diesen anderen Schritt auch unternimmt, wenn man in ein Heim geht. Es ist kein Abschieben, denn die Alternative ist ja, dass du vielleicht darunter auch erkrankst und dann. Ja, mir geht's auch schon nicht so gut mehr. Ja, und dann wirst du krank und dann kann niemandem mehr geholfen werden. Dann bist du krank und er ist auch krank. Aber trotzdem denke ich immer drüber nach. Ne? Habt ihr früher mal über sowas gesprochen? Nein. Man hätte auch nie gedacht, dass er mal sowas bekommt, aber da steckt man ja nicht drin. Nee, da steckt man nicht drin. Und er kann ja auch nichts dafür. Ne? Wie alt ist er? 77. Wie lange seid ihr verheiratet? 26 Jahre. Ja. Kinder habt ihr dann keine? Doch. Beide. Also wir sind beide zum zweiten Mal. Ah ja. Was sagen denn? Durch Sterbefälle. Bitte? Durch Sterbefälle. Ja. Was sagen denn eure Kinder, ich sag jetzt mal so eure Kinder, zu deiner Überlegung, ihn eventuell in ein Heim zu geben? Ja, meine Kinder zum Beispiel, jetzt sag ich mal, sind ja unsere Kinder alle. Aber jetzt sag ich von meiner Seite aus, meine Kinder, die sagen, du kannst es nicht mehr machen, sonst gehst du mit drauf. Und seine Kinder? Ja, die kümmern sich wenig, ganz wenig. Denen ist das völlig egal, ja. was da los ist. Kommt auch nicht. Meine Dels und meine Söhne helfen schon, wo sie können manchmal. Wie war denn diese Beziehung mit deinem Partner, diese Ehe? Naja, so normal. Also durchwachsen. Ja, können wir sagen. Es gab auch schwere Zeiten? Ja. Was war das Schwere damals? Naja, das musste ja jeder, wo der Partner verstorben war, musste ja jeder seinen Teil mit sich selbst ausmachen, sag ich mal so. Nicht gemeinsam. Es gibt ja, dass man das gemeinsam löst. Aber ich sag mal, jeder muss da so mit sich selbst rumschleppen. Und das hat dann Probleme zwischen euch geschaffen? Ja, manchmal schon, ja. Aber da Nein, natürlich nicht. Auf keinen Fall. Also Gisela, nochmal, ich finde, das könntest du machen. Ich finde das nicht moralisch verwerflich. Ja, zu mir hat auch schon ein Arzt gesagt, ich soll was tun, sonst würde ich vielleicht noch vor ihm gehen. Das hat sogar ein Arzt zu dir gesagt? Ja. Das heißt, der dich gut kennt und der auch um dich Bescheid weiß? Ja. Das würde ich sehr ernst nehmen. Das würde ich sehr ernst nehmen. Erkundige dich oder lass dir helfen, dass sie einen guten Platz findet für deinen Partner und richte es so ein, dass du ihn halt so oft es geht besuchst, dass du keine weite Anfahrt hast. Dann ist es zwar auch noch eine Belastung, wenn du jeden Tag dorthin gehst, aber gar nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt ist. Ich finde, du könntest das durchaus so machen. Ja, mir ging es nur darum, Domian, dass ich mir nicht ein schlechtes Gewissen machen muss. Ich glaube, du brauchst hier kein schlechtes Gewissen machen. So wie ich das als neutraler, außenstehender Mensch jetzt gehört habe, glaube ich das nicht. Und wenn ich das noch höre, was der Arzt zu dir gesagt hat und deine Kinder zu dir sagen, glaube ich, ist das richtig. Da brauchst du dir kein Gewissen machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, deshalb wollte ich es mal vom Außenstehenden hören. Ja, ich verstehe. Ich schaue schon jahrelang deine Sendung und ich dachte, vielleicht kannst du mir dann einen Rat auch geben. Also ich habe dir meine Meinung gesagt, Gisela. Ja. Dann wünsche ich jetzt dir... Jetzt ist mir vielleicht schon ein bisschen leichter. Ja, ja. Gut. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Und ich, deine Mitarbeiter sind super. Das ist nett, das freut mich. Ich werde es den Jungs und Mädels gleich sagen. Alles Gute, Gisela. Ja, dir auch, Domian. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne, tschüss. Ciao. Tschüss. 1.21 Uhr haben wir. Ich möchte euch auf unser Thema morgen hinweisen. Unser Thema morgen heißt, ich bin schuld am Tod eines Menschen. Und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die zum Beispiel während eines Verbrechens jemanden getötet haben, die durch einen Unfall jemand anderen getötet haben oder in Notwehr jemanden zu Tode gebracht haben. Oder vielleicht auch Leute, die verantwortlich dafür waren, dass lebenserhaltende Maßnahmen bei einem Angehörigen abgeschaltet wurden und jetzt im Nachhinein ja irgendwie ein schlechtes Gewissen haben und sagen, das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Oder vielleicht auch habt ihr einen Hilferuf nicht rechtzeitig erkannt und jemand hat sich das Leben genommen und ihr sagt, vielleicht bin ich mitschuld am Tod dieses Menschen. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, über dieses Thema, ich bin schuld am Tod eines Menschen, dann mailt uns doch bitte unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Unser Thema morgen. Heute freie Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Nils. Nils ist 39. Guten Morgen, Nils. Ja, hallo Domian. Hallo Nils. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Wir reden darüber, dass ich das Gefühl habe, einfach nur komplett versagt zu haben in meinem bisherigen Leben. Warum glaubst du das? Ich bin der Meinung, ich habe keine vernünftige Ausbildung. Ich bin das zweite Mal verheiratet, die zweite Ehe ist auch kaputt, seit längerem schon. Ich habe keine eigenen Kinder. Ich kann auch keine Kinder zeugen. Sehr, sehr schwierig mit meiner gesundheitlichen Situation. Also ich bin da halt eingeschränkt. Was ist das für eine gesundheitliche Situation? Naja, also das ist jetzt halt nur, dass man halt mal festgestellt hat, dass der Kinderwunsch so enorm gewesen ist, dass es halt bei mir nicht so funktioniert, wie es halt funktionieren sollte. Also du bist zeugungsunfähig. Genau. Aber sonst bist du fit und gesund? Sonst bin ich eigentlich fit und gesund. Also für meine 39 Jahre... Ich habe nichts mit dem Rücken, gar nichts. Alles. Okay. Gesundheit ist soweit okay. Wie lebst du im Moment? In einer Beziehung wieder? Ja, ich bin in einer Beziehung, die aber eigentlich auch doch keine ist. Das heißt, erklär es mir. Ich habe da jemanden kennengelernt Anfang des Jahres und sie hat sich jetzt selbstständig gemacht. Und ja, kann halt nicht, so wie man das ganz gerne möchte, in einer Beziehung. Das habe ich nicht verstanden. Das sag's bitte nochmal deutlich. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Sie hat sich selbstständig gemacht und für sie zählt natürlich jetzt die Erfüllung ihres Lebenstraums. Ach so. Hat sich jetzt halt selbstständig gemacht mit einem eigenen Salon und das und, ist halt und, der Traum gewesen und der erfüllt sich halt gerade oder hatte sich gerade. Ja, okay, aber deswegen könntet ihr zusammen sein. Ja, eigentlich schon, aber... Geht sie auf Abstand, weil sie jetzt sich mehr um ihr Geschäft kümmert? Genau. Was machst du beruflich? Ich bin sozialpädagogischer Assistent und arbeite in der... Oder ich habe bis vor kurzem in der Einrichtung für traumatisierte Mädchen gearbeitet. Mhm. Und jetzt arbeite ich mit schwer erziehbaren Kindern und Jugendlichen. Mit schwer erziehbaren Kindern und Jugendlichen? Mhm. Mhm. Genau. Und ich habe auch da das Gefühl, dass ich, auf der anderen Seite wird mir immer wieder gesagt, die Kinder mögen mich, die mögen mich auf der Arbeit, aber irgendwie habe ich auch da das Gefühl, das funktioniert halt alles irgendwie gar nicht. Ich pack's nicht. Du klingst sehr, sehr traurig, sehr finster. Ist das sehr, sehr tief in dir, dieses Gefühl, dass du einfach ein Versager bist und dass alles um dich schwarz ist? Ja, ich glaube, ich bin da auch ein sehr großer Schwarzseher, ja. Also ich kann mich an den kleinsten Sachen aufhängen. Mhm. Ich grübel auch über die kleinsten Dinge. Also ich komme aus dem Denken manchmal gar nicht mehr raus. Ja, ist dieses Gefühl so stark, dass du schon das Schlimmste überlegt hast, nämlich aus dem Leben zu gehen? Habe ich schon versucht. Hast du schon versucht? Ja, habe ich. Wie hast du es versucht? Was hast du gemacht? Ich habe es mit Medikamenten gemacht. Wann war das? Das ist ungefähr 2 Jahre her. Ja. Mit Medikamenten? Das heißt, du hast eine Überdosis Pillen eingenommen? Ich habe, weil ich halt auch gut an Medikamente rankomme, eigentlich alles eingeworfen, was ich mir einwerfen konnte. Angefangen von, ich will die Sachen jetzt nicht nennen. Aber ja, man hat mich dann letzten Endes gefunden. Wer hat dich gefunden? Ich bin am Strand gefunden worden bei mir im Auto. Aha, du hast es draußen gemacht. Du bist mit dem Auto irgendwo an den Strand gefahren. Ja, genau. Habe mich dann am Strand verkrochen und... Ja, hab mir dann mit Medikamenten und Alkohol versucht, das Leben zu nehmen. Mhm. Man hat mir dann später gesagt, ich bin im Auto gefunden worden. Mein erster Gedanke ist gewesen, bin ich losgefahren im Auto, habe ich noch irgendjemandem vielleicht Schaden zugefügt, weil das ist das Letzte, was ich gewollt hätte, das doch irgendjemand anderen mit reinzuziehen. Aber das bin ich dann Gott sei Dank nicht. Du hast gerade gesagt, dass du traumatisierte Jugendliche oder Mädchen betreut hast. Betreut habe, ja, jetzt nicht mehr. Genau. Wie gelingt das? Das ist ja eine sehr anspruchsvolle Arbeit, wenn man selbst so niedergeschlagen ist. Wie hast du das geschafft? Ich sag mal so, ich habe es nicht geschafft, denn sonst wäre ich ja noch da. Mhm. Hast du von dir aus gesagt, ich kann das nicht mehr? Oder wie war das? Ja, spielt ja auch eine Rolle. Spielt ja auch eine Rolle, dass ich gesagt habe, ich kann das einfach nicht. Mhm. Nach diesem Selbsttötungsversuch damals, warst du irgendwie in einer Behandlung? Ich bin natürlich von der Intensivstation in die Psychiatrie gekommen. Wie das so üblich ist nach sowas? Genau, üblich ist es ja eigentlich nicht. Man hat versucht, mich dann dort geschlossen unterzubringen, was dann nicht geklappt hat, weil ich dann doch wusste, wie ich aus der Nummer rauskommen kann. Also gab es keine Langzeitbetreuung oder sowas? Nein. Das ist letzten Endes nur 2-3 Wochen gewesen, die ich dann halt freiwillig dort geblieben bin. Was du gerade so aufgezählt hast, ich habe keinen Berufsabschluss richtig oder keinen Berufsabschluss, hast du vorhin gesagt, hättest du nicht. Ne, so war es, hast du gesagt. Ja, ich finde, dieser sozialpädagogische Assistent, der ist nichts Halbes und der ist nicht Ganzes. Also, das ist im Prinzip sowas wie ein Erzieher. Und ich habe auch bisher damit gute Jobs besetzt, sag ich mal so. So, dann hast du gesagt, da sind 2 Ehen gescheitert. Dann hast du gesagt, dass du im Moment keine Beziehung hast und dass du einfach irgendwie dich als Versager fühlst. Ich sag dir jetzt nur mal so ganz... ganz neutral, was mir gerade dazu eingefallen ist. Es gibt unendlich viele Menschen, die keine perfekte Berufsausbildung haben und trotzdem ihren Mann stehen. Ich finde, dass du dein Mann stehst in deinem Beruf. Du machst einen ausgesprochen wichtigen Beruf. Den hast du gemacht und machst du jetzt wieder. Das respektiere ich zum Beispiel sehr hoch an, so in einem solchen Beruf zu arbeiten. Das ist ein Erfolg. Da bist du kein Loser. Dann hast du gesagt, dass du, dass deine zwei Ehen gescheitert sind. Ja, das passiert. Was meinst du, wie viele Menschen auch darunter leiden, dass die Ehen gescheitert sind? Und dass du im Moment vielleicht keine feste Beziehung hast, das haben auch sehr viele Leute. Ich glaube, dass es ja falsch war nach dem Selbsttötungsversuch, dass man sich nicht richtig um dich gekümmert hat. Mit einer richtigen psychologisch-psychiatrischen Behandlung oder einer Therapie wäre es vielleicht möglich, dass du das, was jetzt finster ist, dass sich das aufhält und dass du eher... Ich bin ja da zur Reha gewesen und ich war dann auch noch lange Zeit in der Tagesklinik und aus der Tagesklinik bin ich dann entlassen worden mit den Worten, was wollen Sie eigentlich? Ihnen geht's doch gut. Ja. Sie haben doch alles, was Sie brauchen zum Leben. Ja. Ich sag, da warst du aber bei einem Depp, sage ich mal. Bitte? Da bist du aber an einen Depp gestoßen. Wenn du dem das so erzählt hast, wie du es mir gerade erzählt hast, muss man doch sofort registrieren, dass du Hilfe brauchst. Und dass es dir nicht gut geht. Mir geht's bescheiden, ja. Ja, das höre ich schon. Da kann man so mit Ratio natürlich viel entgegenhalten, was ich gerade gesagt habe, dass ich finde, dass du einen tollen Beruf hast. Aber das wird dir vielleicht gar nicht so im ersten Moment helfen. Wenn das so tief in dir verwurzelt ist, brauchst du professionelle Unterstützung bei dem Versuch, dass sich das Leben wendet. Und weißt du, auch da gibt es Tausende von Männern, die zeugungsunfähig sind. Und das ist auch keine Schande. Und das ist auch keine persönliche Niederlage. Das ist ein Schicksal. Das ist so. Ja. Aber das ist nun auch nicht hochdramatisch. Du bist ein gesunder Mann. Du bist erst 39 Jahre alt. Das ist ja schon ein großer, großer Wert. Du bist gesund, Mensch. Du sagst, du bist erst 39 Jahre. Mhm. Ich bin da halt so ein negativ denkender Mensch. Eben. Ich sag dir, ich bin schon ich 39 weiß, Jahre. Ich weiß. Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Ich habe keine Familie. Ich habe im Prinzip nichts. Nein, aber ich dachte gerade schon zu deinen Kollegen, ich jammer im Prinzip auf hohem Niveau. Eigentlich habe ich so viele, ich habe ein Dach über den Kopf, ich verdiene mein Geld. Es ist alles wunderbar. Ja, Nils. Aber du das Privatleben läuft nicht. Okay, das läuft aber, da bist du aber jetzt kein besonderer Einzelfall. Bei wie vielen Leuten läuft das Privatleben nicht sehr gut? Du sagst, ich habe keine Familie. Gut, aber du hast es ja versucht. Und wie viele Versuche unternehmen wir alle im Leben, wo wir scheitern? Das gehört ja zum Leben dazu. Ich habe schon so vieles versucht und es klappt nicht. Ja, Nils, dann versuch es weiter. Ich sage wirklich, du bist erst 39. Das, was dieser Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, da ist der Misserfolg vorprogrammiert, weil du alles schwach siehst. Da bist du nur frustriert. Deswegen finde ich so wichtig, dass du eine Unterstützung, eine etwas professionelle Unterstützung bekommst, dass du lernst und trainierst, eben zu sagen, ich bin ja erst 39, ich kann ja noch was aus meinem Leben machen. Man kann immer wieder neu beginnen und einen Neustart hinlegen. Was meinst du, sehr viel ältere Leute mir das hier schon erzählt haben, die mit 70 nach einem gescheiterten Leben eigentlich oder einem schweren Leben den Dreh nochmal gekriegt haben und für sich einen guten Weg gegangen sind. Das ja, geht. Und ich bewundere diese Menschen auch, ja. Die das können. Die bewundere ich tatsächlich. Du sollst sie nicht nur bewundern, du sollst versuchen, das genauso zu machen. Und nicht zu sagen, ich kann das nicht. Das kannst du, da bin ich ganz sicher. Und wenn du Hilfe... Das sind tatsächlich meine Sprüche, die ich auch mit zu den Jugendlichen sage. Ja, aber dann weißt du auch, wenn du das nicht alleine kannst, Mensch, du bist ein Fachmann, das muss ich dir doch nicht sagen. Ich glaube das ja auch, dass man vielleicht in so einem Kokon drin hängt und das nicht alleine schafft, dann brauchst du einen guten Typen, einen guten Gegenüber, einen guten Psychologen oder Psychiater, der mit dir das stemmt. Du rufst ja mich an und nimmst mich offensichtlich in gewisser Weise ernst, dass wir beide miteinander reden. So. Und so jemanden brauchst du auch als Arzt oder als Psychologen, wo du dann zunächst mal jede Woche hingehst und ihr gemeinsam arbeitet, probiert, redet. Ich gebe dich null auf. Ich glaube, dass es eine Frage der Einstellung des Trainings ist. Vielleicht sogar eine Weile einer Medikamentierung. Selbst das kann dir sicher für den Anfang über den Berg helfen. Das weißt du doch alles. Du bist doch aus dem Fachbereich. Und du hast einen tollen Job, Mensch. Respekt, Respekt, Respekt. Du hilfst so Menschen, die so ein schweres Schicksal haben, die zu dir kommen. Ja, Und das Problem, was ich damit habe, ist ganz einfach, ich helfe Menschen, die halt so ein Schicksal haben. Mhm. Und irgendwie meint das Schicksal das überhaupt nicht gut mit mir. Ja, das glaube ich schon, ich bin nur noch zu Hause rum und wenn ich nicht zur Arbeit gehe. Ich habe keine sozialen Kontakte, ich komme nicht raus, ich kann nicht mehr lachen, ich kann nicht mehr weinen. Das ist Ewigkeiten her, dass ich mal draußen gewesen bin. Glaube ich dir. Aber da bist du selbst schuld, in dem Sinne nicht, dass es dir so schlecht geht, sondern selbst schuld, dass du dich in dieser Finsternis, in dieser Depression so hängen lässt. Du musst für dich die Entscheidung treffen, ich gehe nach draußen und hole mir Hilfe. Nur so kannst du diesen Teufelskreis durchbrechen. Nur so geht das. Da bist du gefragt. Und das kannst nur du für dich alleine entscheiden. Der Tod ist eigentlich in deinem Fall ein feiges Davonmachen. Entschuldige, wenn ich das so hart sage. Du hast bei weitem nicht alles ausprobiert, was man ausprobieren könnte. Ich denke schon, dass ich jetzt lange genug in therapeutischer Behandlung gewesen bin. Und wie gesagt, dieser Satz am Ende, Herr Riebold, was wollen Sie eigentlich hier? Nils, ist doch gut. Wie lange liegt das zurück jetzt? Das ist anderthalb Jahre. Satz, okay. Denn da stimmt irgendwas nicht. Entweder hat er dich nicht richtig behandelt, entweder war das kein ausgewiesener Fachmann. Es ist auch völlig egal. Wir reden ja über jetzt. Jetzt geht es dir schlecht. Und was du eventuell für Therapien da im Hintergrund in der Vergangenheit schon gemacht hast, ist jetzt alles egal. Jetzt ist es nötig, sowas zu machen oder nochmal sowas zu machen und etwas Gutes zu machen. Und diese Chance musst du dir selbst geben. Dass du dein, ich sag mal, junges Leben, dein junges, gesundes Leben schützt und noch zur Entfaltung bringst. Mann. Ich habe heute Nacht die nette Sabine hier. Das ist meine Psychologin heute. Mhm. Und ich bitte dich sehr, dass du jetzt mit ihr noch sprichst. Ja, werde ich machen. Ja, bitte, komm, das darf jetzt keine Überwindung sein. Du hast nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Die sollte ich noch ein bisschen mehr einweihen, was du vielleicht nicht so genau weißt, was man noch machen könnte und wie man es machen könnte. Und dann tu es. Und dann möchte ich gerne im halben Jahr nochmal mit dir reden. Schauen wir mal, wie es im halben Jahr aussieht. Lieber Nils, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Okay? Alles klar. Die Sabine ruft dich an. Von Herzen alles Gute. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Hier ist Barbara, 57, guten Morgen. Hallo. Hallo Barbara. Hallo, grüß dich Domian. Ja. Ich rufe an, weil ich einfach mal, du hast mal die Sendung gehabt mit den Tieren und ich habe jetzt einfach gedacht, ich rufe an, weil ich gegen die Massenschweinezucht und gegen das Leid der Tiere einfach mal was aussagen möchte. Sehr gerne. Wie schädlich das alles ist, weil ich bin geboren in einer Metzgerei und ich habe von frühester Kindheit mitbekommen, wie die Tiere samstagmittags um 3 gekommen sind und wie sie dann, sie wurden von mir gefüttert bis Montagmorgens, aber so um 6 war dann Tutti und wie die geschrien haben und was da alles für ein Leid war und wenn die Metzgergesellen mal den falschen Schussapparat mit den falschen Patronen hatten und die Tiere dann nicht tot waren und der Bulle dann Der war also wirklich Gefahr, der wurde wild, ja. Also, und hat verletzt die Leute. Kurze Frage, das heißt, du bist in der Metzgerei groß geworden und diese Metzgerei hat auch selbst geschlachtet. Ja. Ja. Und da warst du als Kind dabei. Das war 60er Jahre, gell? Mhm. Da war es noch ein Reichtum. Da hat man Sonntagsbraten gekauft, ja? Mhm. Da konnten sich die Leute das leisten, aber die aßen halt einmal oder zweimal in der Woche Fleisch. Wie genau, vielleicht schilderst du es noch ein bisschen genauer, wie wurden damals die Tiere geschlachtet, die dann zu euch nach Hause kamen? Also, die Schweine wurden elektrisch getötet. Und die Tiere, je nach Größe und Kilo, hatten Patronen. Wobei, wenn die Metzger, also die Gesellen, die Patronen verwechselt haben, eine grüne für einen Bullen, ja? Und eine rote, stopp, was heißt Patronen? Patrone, die wurden im Schussapparat in den Kopf getötet. Ach so, es wurden also Schweine und auch Rinder und Bullen. Schweine wurden elektrisch getötet. Was heißt elektrisch? Also mit einer Zange. Ja, das wurde damals in auch den Ohren. Aber die haben halt geschrien, ja. Aber und ich glaube, dann waren die noch nicht tot, sondern betäubt, ne? Betäubt, ja. Und dann schneidet man denen den Hals auf. Das ist so leidverbunden, nicht nachvollziehbar. Mhm. Man muss einfach sagen, das ist einfach die Stresshormone und das Ganze, was wir da mitessen. Und heute ist ja, was ich eben sagen will, heute wird ein Prozess geführt. Ich muss eins sagen, ich bin nicht zu Hause, aber ich kriege das alles mit und ich lasse mir berichten. Da hat ein Bauer möchte da eine Massenschweinezucht aufmachen im Schwarzwald. Mhm. Und da sind natürlich Bürger, Menschenketten dagegen. Und da sind grüne Politiker eingetreten und haben da versucht oder versuchen das zu verhindern. Mhm. Deutschland verzehrt fast 60 Millionen Schweine werden geschlachtet. Mhm. Es ist an sich das zweitgrößte Land. Und da sage ich immer den Leuten, würdest du denn den Hund essen? Ja, das möchte die nicht. Oder Delfine, da kraut's den Menschen, ja. Wobei man natürlich sagen muss, ich war auf den Philippinen, da bricht man den Hunden die Läufe und auf dem Rücken bindet man sie mit Prügeln, bricht die Rippen, ja. Oder in China, der Name Zhou Zhou bedeutet auf Chinesisch gut gebraten. Gut, und da ist es noch viel schlimmer. Sagen, das ist klar. In der Schweiz werden die Berner Sennerhunde für asiatische Küchen gemästet, ja. Und da möchten wir einfach nochmal über die Schweine reden. Stopp. Ist das so? In der Schweiz werden die schönen Berner Sendungen für China gemästet? So ist es. Und dann werden die darüber geschickt? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Doch. Das kann man, das ist dokumentiert. Da gibt es ja Dokus. Es gibt auch ein Bewusstseinscenter. Ich will jetzt da keine Werbung machen, aber da gibt es einen Film. Der heißt 8 Millimeter. Mhm. Und wenn sich das die Menschen anschauen, vergeht ihnen mal die Lust am Fleischessen. Ich gehe davon aus, Barbara, obwohl du ein Metzgersmädchen bist, dass du jetzt Vegetarierin bist. Ja, schon lange. Ja. Meine Kinder, wobei ich ja glaube, dass damals, was du da gesehen hast, das war noch relativ human, was mit den Tieren passiert ist bei euch in der Metzgerei. Ja, sagst du jetzt. Ich glaube, es ist heute noch viel, viel schlimmer in diesen großen Massentiereinrichtungen und in den Schlachthöfen. Damit will ich das nicht kleinreden, was damals passiert ist. Ja, ja. Aber was heute ist, ist, glaube ich, ungeheuerlich. Also die Angst mit dem Fleisch der Massentierhaltung, ja, das ist natürlich, weil ja auch dementsprechend Hormone, Neurotransmitter, konkret Leid und Qual, sagen wir mal, wir essen das ja, da muss man sich nicht wundern, wenn in ein paar Jahren Säugungsunfähigkeit geschweige noch Rheuma, Krebserkrankung, Herzinfarkt. Genau. Ja. Wie lange hat es denn bei dir eigentlich gedauert, bis du dann Vegetarierin geworden bist? In welchem Alter bist du es geworden? 19 und da war ich 19. Immer noch ein bisschen mal fleischessend. Bis ich dann mal nach Indien kam und hat mir wirklich ein Lied, bin kein Guru-Anhänger, aber der hat mir mal jemand erklärt, man esse nicht das, was Augen hat, ja. Man esse nicht, was Augen hat. Ja, und dann habe ich noch eine derartige Krebserkrankung bekommen und dann habe ich es natürlich gelassen. Mhm. Wie haben denn damals deine Eltern, der Papa war Metzger, darauf reagiert, dass das Mädel... War schlimm, ich habe das Haus flüchtend verlassen müssen. Ich habe 2 Jahre keinen Kontakt gehabt mit den Eltern. Mhm. Die haben mich abgeschrieben und ich bin dann wieder hin und habe dann gesagt, also man möchte doch wieder Frieden schließen und das hat ja keinen Sinn. Mhm. Ja, aber die Mutter hat gelitten und der Vater hat getrotzt, ja. Mhm. Das war halt, ich bin halt die schwarze Schaf, wenn man das mal so sagen will. Mhm. Weil, es ist erstaunlich, dass du damals war das ja noch gar nicht so verbreitet wie heute, die Idee. Ja, weißt du, ich habe das mitbekommen. Mhm. Ich habe noch Psychologie studiert, ich bin Reinkarnationstherapeutin, aber ich wurde gezwungen, die Schule zu verlassen. Ich wurde gezwungen, eine Metzgerei-Verkäuferin-Ausbildung zu machen und stand mehr im Schlachthaus wie im Laden. Mhm. Und ich wurde gezwungen, da war Heiligabend und da war die Frau Fabrikantenfrau im Geschäft und da hat mein Vater mir die Forelle in die Hand gedrückt und 5 waren im Eimer. Du musst die jetzt umbringen und du bringst die sofort in den Laden. Mhm. Ja? Mhm. Und ich konnte doch das nicht. Ja. Der Fisch ist mir aus der Hand gefallen. Ja. Ich konnte es einfach nicht. Und ich habe die Schreien gehört. Und ich habe das, Also ich merke schon, du bist eine ganz, ganz große Tierfreundin. Aber ich muss dich jetzt noch fragen, wenn du Vegetarierin bist, jetzt würden natürlich die Veganer dich auch beschimpfen. Ja, ja. Ne? Die Veganer, du kennst die Argumente der Veganer. Ich esse einfach sich, was ich esse, ist Eier, aber ich trinke auch keine Kuhmilch und sonst was, weil das ja genauso gar nicht gut ist. Ja, wenn man die Cholesterin-Geschichte kennt und wenn man das alles kennt, wenn man einfach weiß, Jetzt mal über die Schweine. Das sind Individualisten, ja. Das sind an für sich, wenn man das so sieht, die sind sehr individuell, die sind sehr intelligent. Ja. Ich habe mal ein Schwein gerettet bei uns zu Hause. Das habe ich gewonnen beim Los, der erste Preis. Mhm. Mein Vater hat es hinchauffiert, ich habe es gewonnen. Und habe ich gesagt, dieses Schwein hat ein schönes Leben. Und ich habe es damals dem Urban Hettich, der kam von Sapporo zurück, dem habe ich das geschenkt und mit der Option, dass dieses Schwein eben... Wer ist Urban Hettich? Hettich war ein Skispringer, der die silberne Medaille gewonnen hat in Sapporo. So, und der hat das Schwein in Obhut genommen? Mein Schwein. Ja, was hat er mit dem Schwein gemacht? Habe. Ja, ich habe es verstanden. Was hat er mit dem Schwein gemacht? Der kommt ja vom Bauernhof und das war dann, bis es halt verstorben ist. Barbara, was sagst du denn zu Leuten, die sagen, Mensch, mir geht das mit diesen ganzen Tierschützern so auf den Zeiger, dieses missionarische, ich habe einfach Bock beim Grillen auf ein Gut. Moment. Wenn die das sagen, ich habe einfach Bock auf ein schönes Stück Fleisch und ich lasse mir das Grillen nicht vermiesen und ich achte darauf, dass die Tiere irgendwie aus dem Biohof kommen, aber ich will Fleisch essen. Meine ganzen Vorfahren haben seit Jahrtausenden Fleisch gegessen. Was sagst du denen? Ja, ich sag denen, wenn sie topfit sind, ich warne sie halt, was da alles kommen kann. Vom Dickdarmkrebs über Rheuma, über Herzinfarkt und ich muss sagen, meine Mutter starb mit 63 an Herzinfarkt, mein Vater starb mit 65 an Herzversagen, mein Patenonkel, der auch Metzger war, der hat bei meinem Vater gelernt, war ich gestern bei der Beerdigung. Gut, aber die Vegetarier, also Vegetarier kannst du auch früh als an Herzversagen auch sterben. Ja, aber es macht halt dieses Fleischessen wesentlich macht es natürlich wesentlich dramatischer, weil heute ja so viele Antibiotika, weil ja so viele Hormone und Medikamente verabreicht werden, weil natürlich dieses qualvolle Leben für die Tiere, Hochleistungsschweine. Ja. Okay, also ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Ich bin da komplett auf deiner Seite, Barbara. Und ich hoffe nur, dass wir das immer wieder thematisieren müssen und dass der Fleischkonsum etwas runtergedrückt wird, dass wir in Deutschland da zumindest so ein Zeichen setzen können. Danke für deinen engagierten Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe. Dankeschön, Barbara. Und ich verurteile niemand, der da was isst. Ich möchte nur warnen vor diesen Gefahren. Ja, das haben wir jetzt so verstanden und sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe und mach's gut. Und ciao. Alles liebe Grüße ans ganze Team. Richtig aus, richtig alles gerne liebe, aus. Gell? Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, nochmal rasch der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt, ich bin schuld am Tod eines Menschen und ich möchte gerne mit Leuten reden, die das so sagen. Berechtigt oder unberechtigt, die vielleicht durch einen Unfall jemanden zu Tode gebracht haben oder in Notwehr jemanden umgebracht haben, die vielleicht das Gefühl haben, sich nicht genügend um jemanden gekümmert zu haben und daher ist dieser Mensch gestorben. Vielleicht habt ihr auch lebensverlängernde Maßnahmen abgestellt für einen Angehörigen und seid heute ein bisschen uneins mit euch, ob das richtig war. Also das Thema heißt morgen, ich bin schuld am Tod eines Menschen. Wer von euch glaubt das oder wer von euch ist davon fest überzeugt? Ihr könnt ab 0 Uhr morgen anrufen oder mailen domian@wdr.de. Hier ist Jessica. Jessica ist 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jessica. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, also was mich bedrückt ist, ich lebe jetzt seit 4 Jahren mit meinem Freund zusammen fest und er ist gegenüber mir gewalttätig geworden, also hat mich geschlagen. Oft schon? Ist jetzt schon öfters vorgekommen. Wann ist das zum ersten Mal passiert? Also das fing nach einem Jahr an. Ach schon, so ja. Früh. Was macht er denn? Was hat er genau gemacht mit dir? Ja, also es fing erstmal leicht an, also mit Backpfeifen und halt anschreien und dann wurde es immer schlimmer. Also es ging immer höher, dass dann auch Stühle geflogen sind oder der hat den Tisch kaputt gemacht. Und die Stühle sind auch auf dich geworfen worden? Ja. Wie verletzt warst du? Also hinten oben, meine Rippe war leicht verstaucht oder mein Arm war blau oder im Gesicht hatte ich auch einen Fleck. Ja. Wann, in welchen Situationen macht er das? Ja, das Ding ist, dass er trinkt ab und zu. Und ja, da ist es dann so, dass er dann zu einem ganz anderen Menschen wird, einfach, ja, dass ich ihn nicht wiedererkenne. Er lässt auch nicht mit sich reden. Er ist wie ein ganz anderer Mensch einfach. Mhm. Und was sind die Auslöser dieser Gewaltaktionen? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist mit sich selber irgendwie total unzufrieden. Und lässt es an dir aus. Hat auch Gewalt erlebt. Mhm. Und ich denke mal, das ist irgendwie der Auslöser. Und ich habe da auch viel hinter ihm gestanden auch. Mhm. So, und habe da auch Verständnis für, dass es ihm auch schlecht ging. Mhm. Aber für mich ist das natürlich auch irgendwo eine Grenzüberschreitung. Sagen wir mal so dieses Jahr, jetzt im Jahr 2014, wie oft ist das vorgekommen, dass er dir gegenüber so gewalttätig war? Oh, ich weiß jetzt gar nicht so genau, aber ich denke mal 5 Mal, 6 Mal. Mhm. Also das letzte war jetzt vor einem Monat. Mhm. Was sagt er denn zu dir hinterher, wenn er nüchtern ist und er sich dann hoffentlich daran erinnert? Was sagt er? Ja, es tut ihm schrecklich leid. Also er schämt sich und ja, es ist eigentlich dann auch wirklich den ich liebe. Also ganz anders. Dennoch die Frage, wieso nach diesen vielen Jahren, warum bist du noch bei ihm? Ja, ich liebe ihn. Das ja, ist aber das du liebst ja nicht diesen Mann, der dich schlägt. Und das ist ja, das ist er ja auch. Ja, ich weiß. Das kann man ja nicht voneinander trennen. Ja, aber trotzdem irgendwie, er hat viel auch hinter mir gestanden. Also es gab auch gute Zeiten und macht alles nicht wett. Ist alles keine Entschuldigung. Ja, ich weiß das auch. Keine Entschuldigung. Wenn er es ernst meinen würde, dann hätte der längst gesagt, okay, ich raste immer aus, wenn ich Alkohol trinke, also trinke ich keinen Alkohol mehr. Ja. Ich raste aus und es tut mir leid. Ich schaffe das nicht, mich selbst in den Griff zu kriegen. Ich gehe in eine Therapie. Aber, ja. all das macht er ja nicht. Ja, ich weiß. Ja, das ist schwierig, weil ich dann auch wirklich ihm das dann abkaufe, wenn er dann am nächsten Tag vor mir sitzt und ihm wirklich leid tut und Tränen in den Augen hat. Aber Jessica, halt einfach, du bist 22 Jahre alt. Das kann einem ein- oder zweimal passieren, dass man dann weich wird. Aber das geht nicht über so viele Jahre. Das hat ja gar kein Gewicht, seine Worte. Die kannst du dir, die gehen da rein und da wieder raus aus dem anderen. Das hat ja gar keinen Wert, was er sagt. Ja. Das ist, ich weiß, ich bin da auch echt immer so ein Zwiespalt, weil ich dann natürlich weiß, das ist nicht richtig und denke dann auch, ich gehe jetzt. Aber das ist halt auch, wenn man so lange mit einem zusammenlebt und wirklich auch jeden Tag sich sieht. Und irgendwie ist es dann auch eine wichtige Person für mich geworden. Mhm. So und ja, aber es ist irgendwie auch, nicht so leicht. Ist eben auch eine schlimme Person für dein Leben, auch. Ja. Denn du hast ja kein glückliches Leben. Ja. Wie alt ist er? 25. Mhm. Und was macht er beruflich? Zurzeit nichts. Und was hat er mal gemacht? Der war einmal auf dem Bau, so wie ich weiß, aber danach nichts mehr. Hat er denn einen Schulabschluss? Nein. Und hat auch nichts gelernt? Nee. Und wie von euren 4 Jahren, wie viele Jahre hat er da mal gearbeitet? Nur ganz kurz, das war ein halbes Jahr. Mhm. Seitdem nicht mehr. Ich weiß, das ist auch eine schwierige Situation. Sehr ich glaube auch, dass es ihn belastet. Ja gut, aber wir wollen jetzt nicht in Mitleid ausbrechen. Ja. Das heißt, natürlich wird ihn das belasten, aber da muss er auch aktiv was dagegen tun. Er ist ein junger Kerl. Er könnte versuchen, einen Schulabschluss nachzumachen, er könnte versuchen, eine Ausbildung zu finden. Aber so wie du ihn schilderst, so lässt er sich ja ziemlich gehen und hängen. Ja. Und du musst es ausbaden. Ja. Gehst du arbeiten? Zurzeit auch nicht. Mich hat das halt auch schon ziemlich psychisch belastet. Ich habe bis vor kurzem eine Therapie angefangen, habe es dann aber abgebrochen, weil es irgendwie auch schwierig war. Ich bin dann so ein Mensch, ich kann mich nicht so schnell öffnen irgendwie. Mhm. Und habe auch zu meiner Familie keinen Kontakt. Also ich habe niemanden wirklich, mit dem ich darüber so rede. Und keine Ahnung. Hast du mit deiner Familie keinen Kontakt? Nein. Wegen dieser Geschichte mit deinem Freund? Das hat auch schon vorher, also mit früher zu tun. Aber du hast eine Ausbildung gemacht früher mal? Nee, nur zur Schule gegangen. Ah ja, aber du hast einen Abschluss, einen Schulabschluss. Ja, Hauptschulabschluss. Mhm. Gut, dann wäre es bei dir ja auch angesagt, Jessica, dass du irgendwas machst. Ja, dass du, ich weiß. Ja, dringend. Ich stehe auch unter Druck. Also ich will auch was machen. Aber im Moment, wenn der Kopf so voll ist, das ist irgendwie schwierig für mich im Moment. Aber eigentlich hast du ja schon mal den richtigen Schritt gemacht. Du bist ja schon mal, hast ja überlegt oder hast es dann auch versucht, eine Therapie zu machen, dass dir von außen da jemand hilft. Nur hat das nicht geklappt. Vielleicht sollte man überlegen, wenn du es alleine schaffst, wenn du es allein nicht schaffst, dass du es nochmal machst. Ja. Dass du dir quasi Hilfe von außen oder so Unterstützung von jemandem holst. Ich fände das schon wichtig. Ja, ich weiß nicht, ich bin da auch irgendwie, ich weiß auch nicht, wo ich da genau hingehen soll. Also das Erste, was mir halt gesagt wurde, ist, ja, mach mal eine Therapie, einfach für mich selber, mal mit jemandem zu reden. Aber ich hatte irgendwie keinen Draht mit der Therapeutin. Also kann ich verstehen. Ja, da muss man suchen. Man muss zu einem Therapeuten einen perfekten Draht haben, sonst kannst du das alles vergessen. Sonst ist das nur Quatscherei und das bringt gar nichts. Ja. Jetzt wird dich meine Psychologin beraten, Jessica, was du genau machen solltest. Ich finde, du solltest etwas machen. Die Einzelheiten wird die Sabine gleich erklären. Gut? Okay. So machen wir es. Gut, dann danke ich dir, ja? Sehr gerne. Wir rufen gleich wieder an. Danke. Tschüss. Tschüss, ciao. So, und hier ist Robert, 19 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Robert. Was ist dein Thema? Also, folgendes. Meine Freundin hat gestern mit mir Schluss gemacht. Das ist traurig. Ja, und die Sache, die mich jetzt daran so groß stört, sind ein paar Ungereimtheiten und für mich eine völlig neue Situation, bei der ich jetzt auch aus meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis keine wirkliche Hilfe bekomme. Erzähl. Also folgendes. Man sollte vielleicht erstmal sagen, der Grund, warum es halt kaputt gegangen ist, weil sie hat mir halt gesagt, dass sie kein Beziehungsmensch ist, sondern eher so der Einzelgänger und Entdecker, also halt nicht gebunden sein möchte. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Wir waren jetzt 2 Monate zusammen. Okay, das geht ja noch. Und ja, ich kenne sie jetzt seit Anfang des Jahres. Ja. Und das ist das erste Mal, dass ich halt wirklich 4 Monate am Stück für ein und dasselbe Mädchen oder für ein und dieselbe Frau gekämpft habe. Mhm. Sie ist 18 Jahre alt. Mhm. Und also für mich halt schon wirklich was Besonderes. Mhm. Und wie ich auch sagen muss, sag mal, wenn ich jetzt das Ganze zurückspiegel, wirklich das allerschönste Mädchen, was ich bis jetzt hatte. Ja. Und ich bin der Junge, mit dem sie auch bis jetzt die längste Beziehung hatte. Alle Beziehungen davor gingen immer nur maximal eine Woche. Mhm. Aber jetzt ist irgendwas Besonderes, hast du gerade angedeutet, ist da jetzt. Genau, so. Wir haben gestern also halt persönlich geredet. Mhm. Dann halt quasi dann so gesagt, dass es erstmal so besser ist. Und dann hat sie mir halt später gesagt, dass sie weiterhin aber mit mir schlafen möchte. Mhm. So, und jetzt ist es natürlich die Sache, ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich dann noch nebenbei irgendwie heraushöre oder mitbekommen sollte, dass sie da mit einem anderen Typen auch schläft. Also das, ich glaube, das kann durchaus passieren, weil sie ja frei ist. Genau. Mhm. Also ich denke mal, ich hätte jetzt kein Problem damit, von meiner Seite aus mit ihr weiterhin zu schlafen. Mhm. Allerdings ist das halt, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du dich da so direkt hineinversetzen kannst, aber wenn man quasi wegen so einer Begründung Schluss macht und dann halt auch noch so mehr oder weniger verständnisvoll und freiwillig so eine Person, die einem so viel wert ist, quasi wieder freigibt und dann sowas mitbekommt. Robert, meine spontane Reaktion, lass die Hände davon. Weißt du warum? Weil du diese Frau noch liebst oder sie zumindest sehr magst. Und ich ahne schon die Verstrickungen und die Traurigkeiten, die auf dich zukommen. Einmal immer wieder das Gefühl zu haben, ich krieg sie doch nicht. Es spiegelt eine besondere Nähe wieder, wenn ihr miteinander schlaft, aber danach ist sie weg. Und das, was du gerade richtigerweise gesagt hast, du weißt gar nicht, was sie sonst alles noch macht. Natürlich wird sie mit anderen Typen auch schlafen. Ja, und das wird ist halt das, was ich auch weiß. So. Und ich habe ihr noch nicht darauf geantwortet. Ich bin halt vorher auch, bevor wir zusammen waren, in diesen 4 Monaten, ich habe eigentlich von Anfang an, habe ich ihr strikt gesagt, dass ich sie mehr als nur mag, aber war halt trotzdem auch gut mit ihr befreundschaftet. Und so. Das war auch alles okay und ich habe das so auch gut gemacht. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie es jetzt wird und sein wird. Und ich. Robert, die Sendung ist vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ich könnte aber auch gar nicht mehr sagen, als dir den Rat zu geben, mach's nicht, weil ich glaube, es ist für dich schlecht und du wirst viel Traurigkeit und Verletzung spüren. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Ich muss raus. Die Sendung ist gleich vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke. In der Technik, heute nach Benjamin Flies. Unser Thema morgen heißt, ich bin schuld am Tod eines Menschen. Wer von euch ist schuld am Tod eines Menschen oder wer glaubt es zumindest, schuld zu sein? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, kostenfrei, oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.